So viel vom Klangfenster heute Abend. Redaktion und Moderation Sarah Traufe. Jetzt ist es 20 Uhr. SRF 2 Kultur. Samstagabend auf SRF 2 Kultur, das wirft Fragen auf, und zwar grundsätzliche. Die Seele, wo steckt sie eigentlich? Wo hockt das Ich? Zwischen den Ohren, findet der Gerhard Meister. Er ist der Autor unseres heutigen Hörspiels mit dem Titel »Im bewohnten Gebiet der Schädelhöhle«. Die Person zwischen meinen Ohren heißt übrigens Annette Herbst und die heißt sie außerdem herzlich willkommen zu diesem Hörspieltermin. Habe ich eine Seele? Was bin ich? Religion und Philosophie scheinen darauf keine Antworten mehr zu haben oder zumindest keine, denen jeder Mensch zustimmen würde. Und doch kommt die Menschheit nicht aus dem Grübeln. Über 1 Milliarde Euro investiert ein EU-Förderprogramm in das Human Brain Project. Mit diesem Geld wird an der ETH Lausanne das menschliche Gehirn nachgebaut, digital und voll funktionsfähig. 10 Jahre lang wird geforscht. Der Hörspielautor Gerhard Meister hingegen braucht keine Stunde, um das Ich im Hirn zu suchen. Ein akustisches Experiment, das Fragen stellt, den Hirnlappen kitzelt und vor allem unterhält. In diesem Sinne viel Vergnügen im bewohnten Gebiet der Schädelhöhle. Von diesem Fadenwurm besteht aus nur 302 Neuronen. Aber schon an diesem Mini-Hirn kann man ein Leben lang herumforschen. Sie sitzen vor dem Radio und hören sich dieses Hörspiel an. Und dieses Neuronengeflecht auf unserem Darm. Was ist das? Wird da nur Verdauung reguliert oder ist da mehr los? Gibt es mich da unten noch einmal und ich weiß nichts davon? Vielleicht haben Sie in Ihrem Auto das Radio eingeschaltet und hören sich dieses Hörspiel an, während die Landschaft als nächtlicher Schatten an Ihnen vorbeizieht. Ein Dämmerschlaf im Glucksen der Magensäfte, im Schubsen der Peristaltik. Mein glücklicheres Ich, von dem ich nichts weiß, hier wohnt es vielleicht, unter meiner Bauchdecke. 200 Millionen Neuronen befinden sich da. 200 Millionen. So viel hat ein Hund. Und natürlich hat ein Hund Bewusstsein. Schon dieser blöde Fadenwurm mit seinen 302 Neuronen hat ja ein Bewusstsein. Natürlich denkt er nicht über sich nach. Das kann er nicht. Aber da ist was drin in seinem Oberstübchen. Etwas, das fühlt und das will und das nicht. Vielleicht haben Sie auf Ihrem Sofa Platz genommen. Vor sich ein Glas Wein, eine Flasche Bier. Oder es liegt schon alles bereit, um einen schönen Feierabend-Joint zu bauen. Eleganz, Zenohabditis Eleganz, so heißt das Kerlchen. Eleganz deshalb, weil seine Bewegungen so elegant sind, was man aber gar nicht sieht mit bloßem Auge. Ist ja nur 1 Millimeter lang. Das best erforschte Tier der Welt. Und sein Gehirn, das einzige, das vollständig kartografiert ist. Vielleicht liegen Sie im Bett und genießen es einmal mehr, zu den Stimmen aus dem Kopfhörer einzuschlafen. Zwei Neuronen kartografieren. Was ist das? 302 Neuronen. Da muss ich nicht mal anfangen mit Bier trinken. Schon sind die weggesoffen, diese 302 Neuronen. Einfach lächerlich ist das. Nein. Aus einem Lautsprecher dringt eine Schallwelle an ihr Trommelfell. Seine Vibration wandert als ein komplexes Erregungsmuster von Hunderten von Millionen Neuronen durch ihren Kopf. Und sie hören den Klang von Stimmen und Musik. Ihr Gehirn erzeugt das Hörspiel, dass sie sich gerade anhören. 12 verdammte Jahre hat sich ein ganzer Haufen von Forschern über diese 302 Neuronen gebeugt. 12 Jahre. Und dann erst war die Karte von diesem Wurmgehirn auf dem Tisch. Und entschlüsselt ist damit noch gar nichts. Das Forschen geht weiter. Weltweit sind Tausende von Wissenschaftlern mit nichts anderem beschäftigt als der Erforschung dieses Wurms. Wenn bei der Hörerstatistik nicht zu arg geschummelt wurde, dann sind es Zehntausende von Menschen, die sich jetzt weit verstreut über das Sendegebiet zeitgleich mit Ihnen dieses Hörspiel anhören. Es gibt also in diesem Augenblick Zehntausende von Gehirnen, die alle verschieden durch ihre Natur und ihre je eigene Entwicklung Zehntausende von verschiedenen Hörspielen produzieren und damit die verschiedensten Bewusstseinszustände. Angeregtheit, Unverständnis, Glück, Langeweile, Ärger. Begleitet von den unterschiedlichsten Assoziationen und Bildern. Obwohl sie alle von den gleichen Schallwellen ausgelöst wurden, kann man nicht einmal sagen, dass sich diese Hörspiele ähnlich sind. Was hat das Hörspiel, das den einen schon jetzt zu Tode langweilt, mit dem Hörspiel zu tun, das den anderen mitreißt und in neue Welten katapultiert? Jahrtausende zurück durch die Zeit und dann zusammen mit Herodot so einem Ägypter über die Schulter gucken. Ne? Zuschauen, wie er dem toten Pharao mit einem Eisenhaken das Gehirn aus der Nase zieht. Ja, natürlich nicht das ganze Gehirn. Man kriegt kein ganzes Gehirn durch die Nase. Man muss das auflösen. Da muss eine scharfe Chemikalie ran. War wohl irgendein ätzender Pflanzensaft. Und vorher das Siebbein. Also diese dünne Knochenwand zwischen Nasenhöhle und Schädelinnenraum rausbrechen. Damit man überhaupt rankommt ans Gehirn und herausziehen kann, was sich nicht auflösen lässt. Also während das andere, das aufgelöste Gehirn, das fließt dann der auf den Bauch gedrehten Leiche wie der Rotz aus der Nase. Gehirnrotz. Das ist Aristoteles. Das hat der behauptet. Das Gehirn ist eine Schleimdrüse, die kühlt mit ihrem kalten Schleim das Herz, wo die Seele wohnt und alles stattfindet, wofür wir heute das Gehirn brauchen. Und im Schädel nichts als diese eine fette Drüse. Das hat der geglaubt. Der größte Naturforscher der antiken Welt. Aber was macht er jetzt, unser Ägypter? Was tut er jetzt mit diesem Gehirnrest an seinem Eisendraht? Schmeißt ihn einfach weg. Doch kaum zu glauben. Magen, Darm, Lunge, alles wird sorgfältig entnommen, sorgfältig präpariert und fein säuberlich eingetopft. Und das Gehirn, das haben die als einziges einfach weggeschmissen. Ein halbes Jahrhundert zurück, das wäre auch schon hübsch, nach Princeton zu diesem Pathologen Thomas Harvey, der dem Einstein das Gehirn rausnimmt, gegen seinen Willen. Der wollte sich kremieren lassen, Herr Einstein, das Gehirn inklusive. Aber ich begreife das schon, dass der Harvey das nicht konnte. Das ist wie Max Brod. Genau, der konnte die Sachen von Kafka auch nicht verbrennen. Der hat sich auch über seinen Wunsch hinweggesetzt. Das geht nicht, Kafka verbrennen. Ja? Der Einstein verbrennen, das geht einfach nicht. Sie sitzen vor ihrem Radio und hören sich dieses Hörspiel an. Nach Ansicht der meisten Hirnforscher ist die Welt, in der sie dieses Hörspiel anhören, kausal geschlossen. Das heißt, jede Wirkung hat ihre Ursache und diese wieder ihre Ursache und immer so weiter zurück bis an den Anfang von Zeit und Raum. Und das heißt, zum Urknall. Kaum hatten Raum und Zeit zu existieren begonnen, waren schon jene Bedingungen gegeben, die in einer mehr als 14 Milliarden Jahre überspannenden Kette von Ursachen und Wirkungen dazu geführt haben, dass sie gezeugt wurden und geboren mit einem Gehirn, das sich genauso entwickeln musste, wie es sich in ihrem Fall entwickelt hat und das genau jene Entscheide getroffen hat, die sie getroffen haben. Und so ist auch ihr Entscheid, sich dieses Hörspiel anzuhören, kein Entscheid und nichts, was etwas mit freiem Willen zu tun hätte, sondern determiniert durch die Bedingungen des Urknalls. Und auch das Unwohlsein, das jetzt beim Gedanken befällt, dass es tatsächlich so sein könnte, wie das von mir behauptet wird, ist durch die Bedingungen des Urknalls determiniert. Und wenn Sie die Vorstellung weit von sich weisen, alles, was Sie jemals getan und entschieden haben und noch tun und entscheiden werden, könnte bis zu Ihrem letzten Atemzug durch die Bedingungen des Urknalls determiniert sein, dann ist dieses weit von sich weisen durch eben diese Bedingungen determiniert. Und wenn Sie keine Lust mehr haben, sich dieses ist durch die Bedingungen des Urknalls determiniert anzuhören, ist diese Unlust durch die Bedingungen des Urknalls. Und natürlich nützt es überhaupt nichts, wenn Sie sich entschließen, das Radio auszuschalten. Denn auch dies ist kein Entschluss, sondern vollständig und genauso unausweichlich durch die Bedingungen des Urknalls determiniert, wie der Augenblick, in dem Sie können das Radio jetzt ausschalten oder in 5 Minuten oder vielleicht auch einfach weiterhören. Wie immer Sie sich entscheiden, Sie vollziehen nur, was längst schon, bevor das Leben auf die Erde kam und Milliarden Jahre, bevor es die Erde selber gab, auf den Bruchteil einer Sekunde genau festgelegt. Du sagst, verglichen mit einem Fliegenhirn sei ein Stern nichts als ein primitiv gebauter Ofen, der Wasserstoff zu Helium verbrenne. Der immer gleiche Vorgang werde über Milliarden von Jahren völlig einfallslos wiederholt. Du sagst, eine Fliege, sie kurft in einer Zickzacklinie durchs Wohnzimmer, die keine Wissenschaft der Welt vorausberechnen kann. Du sagst, ich solle mich doch einfach darüber freuen, dass sich das komplexeste, erstaunlichste, unfassbarste, verrückteste Teil, das bis heute im Universum aufgespürt werden konnte, zwischen meinen Ohren habe. Ich solle mich freuen, sagst du. Wie kann ich mich freuen, wo es mich doch gar nicht gibt? Es gibt mich nicht. Es fühlt sich zwar so an, als ob es mich gäbe, aber ich weiß, es ist eine Täuschung. Wann siehst du es endlich ein? Ich? Das ist eine neuronal erzeugte Illusion. Ein vom Gehirn produziertes Gefühl, hinter dem es nichts gibt als Neuronen und ihr Zusammenwirken. Wie könnte ich sagen, ich habe ein Gehirn, wo ich nicht einmal existiere? Mich gibt es nicht. Und das ist ein Scheißgefühl. Es ist nicht zum Aushalten, dieses Wissen, dass ich nur eine Illusion bin, dass es mich eigentlich gar nicht gibt. Ich halte es nicht aus. Du sagst, aber das sind nur wissenschaftliche Theorien. Niemand bringt sich wegen sowas um. Du sagst, du nimmst mein Leiden ernst, aber der Grund für dieses Leiden, der liege anderswo. Dir sei schon immer aufgefallen, wie wenig ich über meine Kindheit erzähle. Du sagst, vieles, was einen in der Gegenwart quält, hat seine Gründe in Wirklichkeit in der Kindheit. Verdammt nochmal, meine Kindheit war eine ganz normale Kindheit! Wenn ich mich umbringe, dann nicht wegen wissenschaftlicher Theorien, wie du das nennst. Wenn ich mich umbringe, dann ist es die Wahrheit, die mich umgebracht hat. Die Wahrheit, die durch die Wissenschaft ans Licht kam. Mich gibt es nicht. Ich kann die Augen vor dieser Wahrheit nicht verschließen. Es geht nicht. Weiß der Teufel, weshalb mein Gehirn so wenig Talent hat zu diesen Verdrängungsleistungen, die allen anderen mit links gelingen. Ein Schnitt mit dem Skalpell von Ohr zu Ohr und schon kann er die Kopfhaut samt dem weltberühmten wirren Haar von hinten über die Schädeldecke ziehen. Und dann die Knochensäge, ein Höllenlärm. Zweimal mit dem Hammer kräftig drauf, das schmatzt und kracht. Und dann hat er es. Einsteins Gehirn, da liegt das. In seinen Händen, ja. Und der Schädel, der ist kaputt. Das ging nicht anders. Man kriegt das Gehirn nicht aus dem Schädel, ohne dass der kaputt geht. Und soll der Schädel nicht kaputt gehen, dann kriegt man das Gehirn nicht im Ganzen heraus. Entweder oder. Das war das Dilemma der alten Ägypter, ja? Schädel oder Gehirn. Die mussten sich entscheiden und da haben die sich halt für den Schädel entschieden. Ich kann das gut nachvollziehen. Ja, im Totenreich herumlaufen mit kaputtgehauenem Schädel und das eine ganze Ewigkeit lang? Nee, also das wäre ja keiner. Ja? Und mit diesem Gehirnfetzen, der da dann am Eisenhaken hängt, ja? Mit dem ist halt eben auch nichts mehr anzufangen. Also, ja, weg mit dem Ding. Nofretete, komm mal her. Komm, ich hab was für dich, mein braver Hund. Ja, hier, ganz brav. Du sagst, ich solle doch bitte als kleine Entspannungsübung und um das Ganze wieder etwas spielerischer sehen zu können, das Gehirn ganz einfach als ein Stück Fleisch betrachten. Nichts weiter als ein Stück Fleisch, das sich auch in der Pfanne wie ein Stück Fleisch verhält. Wir haben das einfach weggeschmissen. Als einziges von der ganzen Leiche. Und dann schickst du mir diese Rezepte. Schwäbische Hirnsuppe, Hirnschnitten, Hirn mit Ei. Hirn auf Pariser Art, Kalbshirnsuppe, Kalbshirntäschchen, Hirn in weißer Soße, Hirn in brauner Soße, Hirnfladen. Cervello alla Fiorentina, Tortilla Sacromonte und dann noch dieser türkische Hirnsalat Bain Salatassi. Du sagst, ich solle doch einmal das eine oder andere dieser Rezepte ausprobieren und du wünschst mir viel Spaß dabei. Hast du immer noch nicht begriffen, dass die Wahrheit kein Spaß ist? Dass man nicht allem im Leben mit einer kleinen Entspannungsübung begegnen kann? Wegschmeißen, das ist keine gute Idee. Nach dem heutigen Kenntnisstand, da ist es geradezu fahrlässig. In Russland, da kann man sein Gehirn schon ab 7.000 Euro einfrieren lassen. Was sind 7.000 Euro für die Chance, wieder aufzuwachen? Weiterzuleben. Vielleicht ewig. Ja, wenn die Medizin weiter ist und die Chancen, die stehen ja nicht schlecht. Mit Embryonen, da klappt das Einfrieren doch schon problemlos. Muss man ja niemandem erzählen, dass man auf diese Karte setzt. Ist ja nichts zu sehen beim letzten Abschied am offenen Sarg. Also, dass das Gehirn fehlt, ist auch bei Einstein nicht aufgefallen. Gesicht hoch, Frisur wieder zurück über den leeren Schädel und alles schaut aus wie vorher. Natürlich ist das was anderes, wenn man sich ganz einfrieren lässt, ja, von Kopf bis Fuß. Aber, ich meine, wozu? Ist erstens viel teurer, geschlagene 150.000, ja, also bei den Amerikanern jetzt, bei Alcor, dieser amerikanischen Firma, die das macht. Da kann man das Gehirn von seinem Hund übrigens gleich mit einfrieren lassen, damit man dann noch jemanden kennt, wenn man wieder aufwacht. Ja, und dann, ich meine, ganz klar, wenn die Medizin so weit ist, dass sie das eingefrorene Gehirn wieder zum Leben erwecken kann, dann will man doch nicht mit diesem alten, verschrumpelten Körper weitermachen, mit dem man hier aufgehört hat. Dann lässt man sich doch was Neues bauen. Künstliches Gewebe, Transplantation, klarer Fall. Ich meine, das reicht, das Gehirn einzufrieren. Mehr braucht es nicht. Warum willst du der Naturwissenschaft einen Riegel vorschieben, wenn sie in unser Gehirn eindringt, um dort die wahre Natur der Dinge zu entschlüsseln? Warum willst du aus unserem Gehirn einen Sonderbereich machen, über den jeder glauben darf, was er will? Ganz so, als gäbe es über uns kein Wissen. Oder willst du behaupten, der Mensch sei nicht Teil der Natur und sein Gehirn keine biologische Gegebenheit? Sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Und dazu einer Fliege die Beine ausreißen. Macht niemand. Aber warum nicht? Woher die Sicherheit, dass es der Blume nicht wehtut? Dass Blumen nichts fühlen, nur weil sie kein Gehirn haben. Wenn man lieb zu ihnen spricht beim Gießen, dann wachsen sie besser. Weintrauben werden größer, wenn sie klassische Musik hört. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Willst du etwa behaupten, dass die Naturwissenschaften für dein Weltbild keine Rolle spielen? Wie ist es denn, wenn dir jemand sagt, die Sonne drehe sich um die Erde? Wenn dieser jemand glaubt, dass man einfach seinen Augen trauen solle, die ganz unzweifelhaft sehen, dass die Sonne auf- und untergehe, während die Erde stillsteht. Kannst du so jemanden wirklich ernst nehmen? Und die Überzeugung, dass dieser jemand ein Spinner ist. Woher hast du die? Und dieses Gerät, so eine Art Gürtel, den man um den Stamm eines Baumes legt, das macht die Schmerzenslaute hörbar, die der Baum hat, wenn man ihn umsägt. Du sagst, Bewusstsein sei und bleibe ein großes Rätsel. Was fühlt ein Stein, wenn man ihn mit einem Hammer entzweischlägt? Du sagst, die Kluft zwischen der Außensicht auf Neuronen und Synapsen und der Innensicht, unserem Erleben, sei unüberbrückbar. Ja, hätte man nur Neuronen und Synapsen, man käme nie auf die Idee, dass sie Bewusstsein erzeugen. Es ist keine Kinderfrage, ob so ein Stein etwas fühlt. Du sagst, niemand habe die geringste Ahnung, wie und warum das Gehirn Bewusstsein erzeuge? Diese Frage stellt sich die aktuelle Philosophie, ob Bewusstsein nicht überall, in jedem Atom enthalten ist. Du sagst, die Behauptung der Hirnforscher, dass zu jedem Bewusstseinszustand ein neuronales Korrelat gehöre, sei eine unbewiesene Hypothese. Du sagst, die farbigen Hirnscans, die der Gehirnforschung eine solche Popularität verschafften, zeigten im Grunde überhaupt nichts. Man wisse heute weniger als vor 10 Jahren. Der ganze Hype um die Gehirnforschung habe sich längst als eine Blase leerer Versprechungen und Behauptungen herausgestellt. Und ich müsste das doch zur Kenntnis nehmen. Ich solle endlich herunterkommen von diesem Trip. Es sei wirklich nicht zum Aushalten, wie ich mich mit Forschungsergebnissen und Behauptungen von Forschern und Bewusstseinsphilosophen herumquäle, die schon längstens wieder überholt seien. Bewusstsein als eine Grundtatsache des Universums, wie Masse, Licht, Elektrizität. Und bemerkbar wird es überall, wo ein System hinreichend integriert und differenziert ist. Was dann eben nicht nur Gehirne sein müssen. Ich weiß nicht, wie du dazu kommst, mich fanatisch zu nennen. Aber wenn auch das Internet Bewusstsein hat. Und das behaupten ja nicht nur irgendwelche Spinner, das glauben auch renommierte Forscher. Ich bin quasi zu einer Person. Wenn du die Naturwissenschaft als Fetisch bezeichnest, dann verkündest du selber Glaubenssätze. Zu jedem Bewusstsein gehört jemand, der es hat. Kein einziges deiner Argumente taugt etwas. Und erst durch das Bewusstsein wird etwas zu jemandem. Und sei es nur ein Hund oder ein Fadenwurm. Nicht eines. Aber dass der jetzt auch noch eine Person ist. Nur weil er riechen kann und schmecken und vor hellem Licht flüchtet und sparsam Sex hat und gerne frisst und was kann er noch? Ah genau, an Alzheimer erkranken. Sogar das geht mit 302 Neuronen. Lass mich doch endlich in Ruhe! Sie sitzen vor dem Radio und sie hören sich dieses Hörspiel zusammen mit ihrem Mann oder ihrer Frau an. Sie beide glauben keine Sekunde, dass etwas wie das Internet oder ihr Handy Bewusstsein haben könnte. Auch ein Roboter hat kein Bewusstsein, davon sind sie beide ebenfalls überzeugt. Sogar wenn er sich genau gleich verhält wie ein Mensch, bleibt er doch eine Maschine ohne jedes Bewusstsein. So denken sie, die sie beide ein Gehirn haben und damit natürlich auch Bewusstsein. Aber weshalb ist das eigentlich so selbstverständlich? Wenn sich ein Roboter wie ein Mensch verhalten kann, ohne Bewusstsein zu haben, wieso dann nicht auch ein von der Natur gebauter Mensch? Dass sie selber Bewusstsein haben, das fühlen sie ja. Aber wie steht es mit ihrem Mann? Sie sind zwar überzeugt davon, dass er ebenfalls Bewusstsein hat, aber worauf fußt diese Überzeugung? Könnte es nicht sein, dass sie sich irren? Vielleicht hat ihr Mann kein Bewusstsein und er ist das, was Gehirnforscher und Bewusstseinsphilosophen einen Zombie nennen. Zombies, wie ihr Mann vielleicht einer ist, haben mit denen aus Hollywood wenig zu tun. Kein schleppender Gang, keine käsigen, blutunterlaufenden Gesichter und von der Lust, Menschen aufzufressen, keine Spur. Das ist gerade der Witz an diesen Zombies, dass sie sich überhaupt nicht wie Zombies verhalten, sondern im Gegenteil, von normalen Menschen nicht zu unterscheiden sind. Sagen Sie Ihrem Mann, dass Sie ihn für einen Zombie halten und er wird herzhaft lachen. Sagen Sie ihm, dass Sie Kopfschmerzen haben und er wird sich besorgt zeigen und mitfühlen, ganz so, wie Sie das von einem aufmerksamen Partner erwarten. Nicht das leiseste Flackern in seinen Augen, das Sie misstrauisch machen könnte. Ihr Mann hat alles, was man von einem Menschen erwarten kann, außer diesem einen kleinen Punkt. Er ist keiner. In seinem Oberstübchen ist es leer. Es ist niemand zu Hause. Er sieht aus wie ein Mensch, empfindet aber weniger als eine Fliege. Nämlich gar nichts. Er hat kein Schmerzempfinden, er hat keine Interessen. Sie können Ihren Mann zerfetzen, zerhacken, erschießen. Stellen Sie an mit ihm, was immer Sie wollen. Moralisch ist das überhaupt kein Problem. 30.000 Scheibchen. Wie kann man ein Gehirn in 30.000 Scheibchen schneiden? Ich meine, wie geht denn das? Schon rein technisch. Ja, und dann gleich ein Institut gründen um die 30.000 Gehirnscheiben herum, einen Prachtbau hochziehen, ja, Zuckerbäcker-Stalinismus, mit dem ausschließlichen Zweck, das Gehirn von Lenin zu untersuchen. Ja, was man dann auch getan hat, ausgiebig, eine Generation nach der anderen. Solange es eine Sowjetunion gab, gab es auch eine Lenin-Gehirnforschung. Ja, erst der Untergang seines Staates brachte die Erforschung seines Gehirnes an ein Ende. Du fragst, warum ein Buch mit dem Titel »Wir sind unser Gehirn« ein Bestseller wird. Du fragst, warum die Leute solche Bücher lesen. Dagegen bei Einstein, gewöhnliches Küchenmesser, ein Holzbrett, wie wir es alle in unserer Küche haben, so schneidet Harvey ein Stück von Einsteins Gehirn ab. Hirnstamm, sagt er. Das ist vom Hirnstamm. Und man sieht, wie er das Stückchen Hirn in so ein kleines Marmeladenglas steckt und wie er aus dem großen Glas Konservierungsflüssigkeit nachschüttet und das Glas mit einem roten Deckel schließt, mitten in diesem riesen Durcheinander, ja, in dem er lebt. den er seit 40 Jahren als Gehirn von Einstein aufbewahrt. 2 Dutzend Stücke verteilt auf 3 große Einmachgläser. Und der Professor aus Japan, der hat das Marmeladenglas in der Hand und freut sich. Und ist alles abgefilmt, ist alles echt. Das kann sich jeder auf YouTube anschauen. Du fragst, warum sich die Leute nicht mit sich selber beschäftigen, wenn sie etwas über sich herausfinden wollen? Du fragst, warum sie sich mit diesen Gehirnen beschäftigen, die, wie du sagst, mit ihnen nichts zu tun haben? Can I have a piece of Einsteins brain? Sagte er und lacht dazu. Es ist ihm peinlich, den Professor aus Japan einfach so zu fragen. Ist doch eigentlich unverschämt. Ne? Kriegt ja nicht jeder einfach so ein Stück von Einsteins Gehirn. Aber der Harvey? Why not? Sagt er. Und geht in die Küche das Messer holen. Du sagst, richtige Menschen sind wir erst dann wieder, wenn wir aufgehört haben, uns für unsere Gehirne zu interessieren. Wenn diese Gehirne für die Frage, wer wir sind, ebenso irrelevant geworden sind wie unsere Nieren oder Kniegelenke. Und am Schluss von dem Film sieht man ihn in der Karaoke-Bar. Irgendwo in Kansas steht er auf so einer kleinen Bühne, hinter ihm ein Vorhang aus Lametta-Streifen und der singt auf Japanisch. Und in seiner Hand ist das Marmeladenglas. Das Marmeladenglas mit diesem roten Deckel und drinnen im Glas das Stück Hirn von Einstein. Dass er dann so hin und her schwenkt im Takt der Musik. Sie sitzen vor dem Radio und hören sich dieses Hörspiel an. Es gibt für Sie nicht den geringsten Grund, an dieser Tatsache zu zweifeln. Trotzdem irren Sie sich gewaltig, wenn Sie meinen, Sie könnten noch irgendwo sitzen und hätten noch Ohren, um etwas zu hören. In Tat und Wahrheit sind Sie nur noch ein Gehirn. Man ist, während Sie schliefen, in Ihre Wohnung eingedrungen. Man hat Sie narkotisiert und an einen geheimen Ort verschleppt. Hat dort Ihren Schädel aufgesägt, Ihr Gehirn entnommen und in einen Behälter getan, wo es beziehungsweise Sie nun in einer Nährflüssigkeit schwimmen. Sämtliche Nervenbahnen, die von Ihrem Gehirn abgehen, sind an eine Maschine angeschlossen, die Ihnen durch eine raffinierte Reizung Ihrer Gehirnnerven vorgaukelt. Sie seien noch immer ein Gehirn in einem Schädel wie zuvor. Sie sind aber ein Gehirn in einem Tank und damit in einer ähnlich bedauernswerten Lage wie die Gehirne im Film Matrix. Ihr Körper und Ihre Welt, die sich für Sie genauso real anfühlen wie vorher, sind nur eine maschinell hergestellte Illusion. Aber Sie müssen nicht traurig sein, dass Ihr neuen Gehirn im Tank sind. Gehirnen in Schädeln geht es nicht besser als Ihnen. Deren Welt gibt es nämlich ebenso wenig wie die Ihre. Sie ist genauso ein Konstrukt oder eine Illusion, die sich diese Gehirne in Schädeln, genau wie Sie es in Ihrem Tank tun, aus den elektrochemischen Reizungen Ihrer Sinnesnerven zusammenbasteln. Zwischen Gehirnen in Schädeln und Gehirnen in Tanks gibt es keinen Unterschied. Außer dem Kleinen natürlich, dass in Ihrem Fall Wissenschaftler oder Außerirdische oder wer immer Sie aus Ihrem Schädel befreit hat, die Reizung Ihrer Gehirnnerven übernommen haben. Doch keine Angst. Die Programmierer Ihrer Welterzeugungsmaschine sind bestimmt ganz nette Leute, die Ihnen nur angenehme Erlebnisse und Begegnungen verschaffen werden, ohne all diese schrecklichen Unglücksfälle und Krankheiten, die Gehirne in Schädeln aus Gründen, die niemand versteht, erleiden müssen. Von der Evolution her ist in unseren Schädeln seit 30.000 Jahren nichts mehr passiert. Also die hatten also damals, ja, vor 30.000 Jahren mit ihren Lanzen und Lendenschürzen schon unser Gehirn. Mit allen Talenten und Möglichkeiten von Gehirnen von heute. Das konnten die als komplette Analphabeten natürlich nicht ausschöpfen. Aber das Potenzial, Das gab es. Und es muss damals, wenn auch nur ganz vereinzelt, auch geniale Gehirne gegeben haben. Das ist eine Frage der Statistik. Ne? So und so häufig kommt das vor. Ein Gehirn mit der musikalischen Erfindungsgabe von Bach, ein Gehirn mit Kants Denkvermögen, Einsteins Gehirn, da ist er schon. Der dann. Der aussieht wie alle anderen damals. Lanze, Lendenschurz. Aber in seinem Schädel, da hat er Einsteins Gehirn. Aber der läuft ja gar nicht. Der rennt. Rennt um sein Leben und schafft es gerade noch auf den Baum hinauf. Da sitzt er auf einem Ast und schnappt nach Luft. Aber er hat es geschafft. Er ist ihnen entkommen. Und unter dem Baum, da ist der andere, der es nicht geschafft hat, sein Onkel. Ein paar Jahre älter halt, nicht mehr ganz so schnell zu Fuß. Er gibt sich Mühe, nicht runterzuschauen, aber die Säbelzahntiger sind nicht zu überhören. Ihr gieriges Schmatzen, das Knacken der Knochen in ihren Mäulern. Er sitzt oben im Baum, in Sicherheit, im Moment wenigstens. Wer weiß, wann sie da unten wieder abziehen, wie lange sie den Baum belauern, auf dem er gefangen sitzt. Er hat Hunger, einen fürchterlichen Hunger. Genau wie die, die ihn fressen wollen. Wenn er Glück hat, übersteht er die Nacht, ohne herunterzufallen, und sie sind am anderen Morgen da weg. Da sitzt er auf diesem Baum. Aber das heißt nicht viel. Er kann sich nicht freuen darüber, dass er noch am Leben ist. Es ist eine Frage der Zeit, bis er wieder um sein Leben rennt. In seinem Schädel steckt Einsteins Gehirn. Und das produziert jetzt eine von diesen Vorstellungen, die ihn manchmal überkommt. Und er setzt sich in seiner Vorstellung auf einen Sonnenstrahl und reitet auf diesem vorwärts durch die Zeit und sieht seine Kinder, wie sie um ihr Leben rennen. Und sieht seine Kindeskinder. Und auch die rennen. Und deren Kinder rennen auch. Alle rennen sie um ihr Leben. Der Sonnenstrahl, auf dem er in die Zukunft fliegt, wirft sein Licht auf diese unendliche Kette von Generationen, die um ihr Leben rennen. Eine Kette, die sich von seiner Gegenwart in die Weite aller zukünftigen Zeit hinausspannt. Und es gibt nichts, was diese Kette unterbricht. Nichts, was den Menschen von seinem ebenso brutalen wie läppischen Schicksal erlösen könnte. Er weiß, solange es Menschen gibt, werden sie vor diesen Säbelzahntigern davonrennen. Und der eine wird es schaffen auf den Baum. Und der andere nicht. Dank Einsteins Gehirn in seinem Schädel hat er das Schicksal des Menschen vor sich. Klar und deutlich. Und da steigt plötzlich dieser Ekel in ihm hoch. Diese gewaltige Unlust, bei diesem Unsinn noch länger mitzumachen. Und er lässt sich vornüber kippen und runterfallen vom Baum hinab in die weit geöffneten Mäuler unter ihm. Drei Kränkungen sind es, von denen Freud spricht. Die Kränkung, dass wir nicht im Zentrum des Universums wohnen. Die Kränkung, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind. Die Kränkung, dass wir nicht Herr in unserem eigenen Haus sind. Es ist lange her, seit wir darüber geredet haben. Ich weiß, aber ich erinnere mich genau, wie du schon damals behauptet hast, dass in Wirklichkeit niemand gekränkt sei. Wie das alles nur abstraktes Wissen ist, das auf unsere Gemütsverfassung keinen Einfluss hat. Da habe ich schon gewusst, dass mit mir etwas anders ist. Dass diese Erkenntnisse auf meine Gemütsverfassung eben sehr wohl einen Einfluss haben. Und mit der Gehirnforschung gibt es endlich zu, hat sich die Lage nochmals verschärft. Es ist eine vierte, viel tiefere Kränkung dazugekommen. Dass es dich und mich gar nicht gibt. Dass wir nur eine Illusion sind. Produziert von unserem Gehirn, das ist doch... Das, ist doch einfach... Und da habe ich sie vor mir. Die Adresse und Telefonnummer des Therapeuten, den du mir empfiehlst. Eine Psychotherapie. Und wozu? Um mich von der Wahrheit zu kurieren? Um mich die Wahrheit über den Menschen und damit auch mich weniger spüren zu lassen? Da kann ich gleich irgendwelche Pillen schlucken, die mich stilllegen. Und wenn mir das Pillenschlucken zu mühsam wird, dann lasse ich mich wohl am besten lobotomieren. Eine saubere Lösung! Ich sitze nur noch da und habe keine Probleme mehr mit meinem Denkapparat! Sie sitzen vor dem Radio und hören sich dieses Hörspiel an. Gut möglich, dass Ihnen die Sache mittlerweile zu abstrus geworden ist. Ein Stein im Marmeladenglas, ein Stein bei den Säbelzahntigern und dann plötzlich wieder Sigmund Freud und Lobotomie. Was soll das eigentlich, denken Sie und überlegen sich nun, ob Sie das Radio nicht besser ausschalten. Wie werden Sie sich entscheiden? Schalten Sie aus oder hören Sie weiter zu? Und wovon wird diese Entscheidung abhängen? Ist es Ihr freier Wille oder sind es Vorgänge in Ihrem Gehirn, auf die Sie keinen Einfluss haben? Oder läuft die Sache noch einmal anders? Immer mehr Physiker sind der Überzeugung, dass es keine Rolle spielt, wie Sie oder Ihr Gehirn sich entscheiden. Schalten Sie das Radio aus, dann hören Sie sich trotzdem weiter dieses Hörspiel an. Einfach nur nicht hier, sondern in einem Paralleluniversum. Sobald Sie vor der Entscheidung stehen, das Radio auszuschalten oder weiterlaufen zu lassen, spaltet sich die Welt auf in eine Welt, in der Sie das Radio ausschalten, und in eine andere, in der Sie sich weiter dieses Hörspiel anhören. Das Problem der Willensfreiheit hat sich auf elegante Weise in Luft aufgelöst. Kaum finden Sie eine Pointe doof, hat sich das Universum schon aufgespalten. Und es gibt ein Paralleluniversum, in dem Sie die Pointe nicht doof finden. Das Universum, in dem Sie die Pointe nicht doof finden, spaltet sich nun auch in ein Paralleluniversum, in dem Sie plötzlich Ihre Wirklichkeit spüren. Und in eines, in dem Sie doch noch etwas anderes tun möchten als Radio hören. Das Universum, in dem Sie noch etwas anderes tun möchten, spaltet sich auf in ein Paralleluniversum, in dem Sie noch viel größer ist. Weil Zehntausende von Menschen mit Ihnen zusammen dieses Hörspiel anhören, sind es Zehntausende von Gehirnen, die mit ihren Entscheidungen und Gedanken, die in diese oder die andere Richtung gehen können, das Universum aufspalten in Zehntausende von Paralleluniversen, die sich sofort weiter aufspalten, sobald Sie dies oder jenes tun oder denken oder fühlen. Und jedes Quantenteilchen in Ihrem Gehirn und in den Gehirnen aller Zuhörerinnen und Zuhörer spaltet das Universum auf, und zwar in jedem Moment, wo es dies oder jenes tun könnte. Und so produziert eine einzige Ausstrahlung dieses Hörspiels eine unendliche Anzahl von neuen Welten. Es gibt Menschen, die versuchen, voll Entsetzen immer und immer wieder das eigene Bein aus dem Bett zu werfen, weil sie meinen, es gehöre jemand anderem. Andere glauben, man hätte ihre nächsten und liebsten Menschen durch Doppelgänger ausgetauscht. Es gibt Menschen, die sind überzeugt davon, zu verwesen und kein Blut und keine inneren Organe mehr zu haben. Es ist kein Wahn vorstellbar, an dem nicht schon einmal irgendwer gelitten hat. Keine Fehlleistung des Gehirns, die nicht schon irgendwo aufgetreten ist. Aber verdammt nochmal. Bei mir ist es doch gerade umgekehrt. Mein Gehirn arbeitet einwandfrei und führt mir kristallklar und in aller Schärfe, verstehst du? In aller Schärfe vor Augen, wie es wirklich um den Menschen steht. Der Wahn liegt bei dir und allen anderen, die einfach so ich sagen. Ich, Ich? Ja. Du hast recht. Es geht mir schlecht dabei. Sogar verdammt schlecht, um ehrlich zu sein. Ich halte es nicht aus, nicht mehr lange jedenfalls. Ich werde mich nicht mehr lange quälen. Wozu sollte ich? Wozu? Sag mir, wozu? Für dich? Dich gibt es doch genauso wenig. Du bist doch auch nur... Es funktioniert nun einmal so, dieses Ding in meinem Schädel. Ich kann das nicht ändern. Niemand kann das. Nur eines kann ich noch tun. Seiner sinnlosen Arbeit ein Ende setzen. Sie sitzen vor Ihrem Radio und hören sich dieses Hörspiel an. Wer hätte gedacht, dass Ihr letztes Stündlein ausgerechnet in diesen beschaulichen, stressfreien Moment hineinschlägt? Alles geht so schnell, dass Sie nichts mitbekommen. Ihr Herz hat aufgehört zu arbeiten, das Blut bleibt in Ihren Adern stehen, Ihrem Gehirn geht der Sauerstoff aus und Sie fallen augenblicklich in Ohnmacht. Da klappen Sie auf Ihrem Sofa, Ihrem Sessel vornüber. So wird man Sie finden, in einer Stunde, am anderen Morgen, in ein paar Wochen, je nachdem. Wie jeder durchschnittliche Europäer haben auch Sie, als Ihr Herz noch schlug, von Menschen gelesen oder gehört, die an der Schwelle zum Tod aus Ihrem Körper heraustreten. Sie sind daher nicht sonderlich überrascht, dass Sie jetzt bei sich zu Hause an der Decke schweben und hinunterblicken auf den Körper im Sessel, im Sofa, vielleicht auch ausgestreckt auf dem Bett. Sogar das Radio bekommen Sie noch mit und könnten sich eigentlich in Ihrer durchaus bequemen Schwebelage weiter diesem Hörspiel widmen. Aber da gibt es diesen Zug, dieses Drängen in die Richtung des Lichtes, das Sie jetzt wahrnehmen, und da ist dieses Glücksgefühl, als Sie diesem Licht näher kommen. Bis hierher, das wissen Sie aus Ihren Lektüren vielleicht auch, ist alles reichlich dokumentiert und herrscht Einigkeit. Nahtoderlebnisse, wie Sie gerade eines haben, gibt es. Die Frage ist bloß, was sie bedeuten. Ist es tatsächlich so, dass Sie sich aus Ihrem Körper und vor allem auch aus Ihrem Gehirn herausgelöst haben? Gibt es Bewusstsein ohne Gehirn, wie das jeder gute Christ und Moslem glaubt? Aber auch einige Wissenschaftler, die sich die Existenz vom Gehirn unabhängiger Geister mittels mysteriöser Quantenprozesse erklären. Werden Sie also ins Licht und damit in ein Jenseits eintreten können und weiterleben, während Ihr irdischer Körper und mit ihm Ihr Gehirn verfaulen oder zu Asche verbrennen? Stehen da schon verstorbene Freunde oder Verwandte, die Sie gleich empfangen werden und hineingeleiten in diese für uns lebende, unvorstellbare Welt? Oder passiert, was fast alle Hirnforscher für Leute in ihrer Situation voraussagen? Ist es gleich vorbei mit diesem Licht und diesen Glücksgefühlen? Bietet Ihnen Ihr Gehirn nur ein letztes von Endomorphinen angeheiztes Spektakel, bevor es Sie seinem Verlöschen hinterherreißt ins bewusstlose Nichts? Sie dürfen wahrhaftig gespannt sein, was jetzt gleich mit Ihnen passieren wird. Und warum heißt dieser holländische Kardiologe, der diese Nahtoderlebnisse untersucht hat, warum heißt der Pim van Lommel? wo doch jeder gleich Lomp van Pimmel hört. Oder höre nur ich das? Aber diese Nahtoderlebnisse, ja? Bewusstsein ohne Gehirn. Oder ist da noch was am Flackern? Bei Geköpften hat man nach einer halben Stunde noch einen Pupillenreflex festgestellt. Und gleich nachdem das Pfeilbeil runter war und der Kopf vom Rumpf getrennt, da sollten sie dann dem Forscher zublinzeln, zum Beweis, dass noch Bewusstsein in ihnen ist. Ich meine, wer opfert seine letzte Sekunde der Wissenschaft, auch wenn er kein Verbrecher ist? Die haben doch alle absichtlich nicht geblinzelt, obwohl sie es noch gekonnt hätten. Die haben den verarscht. Kohlhaas, der lächelt, bevor das Pfeilbeil noch runtersaust, ne? Kohlhaas, Kleist. Wieso Kleist? Naja, ihr kommt mir jetzt eben gerade in den Sinn, weil ich einer bin, der gerne liest. Hundskommunes Assoziationsverhalten. Bin kein Assoziationsathlet wie Lenin mit seinen überdimensionalen Pyramidenzellen, ja? Leicht gesteigert vielleicht. Jetzt Phantomschmerzen bei Geköpften. Ja, wohl kaum. Auch wenn da noch irgendwo ein Geist herumkurft, der rein prinzipiell diese Schmerzen haben könnte, ja? Also, wenn jetzt nach jedem Tod ein Geist übrig bleibt, ja? Wenn das so ist, hypothetisch, nur hypothetisch jetzt, ja? Da bleibt ein Geist von allem, was Bewusstsein hat. Ja, Hunde, Pflanzen, neuerdings ja auch Handys und Computer, ja? Und natürlich auch unser Freund. Ja, genau, der Fadenwurm mit seinen 302 Neuronen, ne? Der kriegt Alzheimer, der kriegt einen Geist. Ja, klarer Fall. Seit Jahrmilliarden wird gestorben. Ja, Jahrmilliarden. Und all diese Geister, ich meine, per Definition unsterblich. Das ergibt doch ein Gedränge, ein unglaubliches Gedränge. Ja, in einem Kubikmeter Luft Millionen von Geistern und nochmal Millionen. Und in jedem Atemzug diese Geister. Ich atme ein und hab sie in meinen Lungen, ja, in meinem Blut. Und wo fließt das Blut hin? Ja, genau. Ins Gehirn. Und da landen sie dann. In meinem Gehirn. Und geistern darum? Sie sitzen vor ihrem Radio und hören sich dieses Hörspiel an und denken vielleicht, was nach all diesen Gehirnen im Tank, diesen Paralleluniversen und Kausalketten, die bis an den Urknall zurückreichen, wohl jetzt noch auf sie wartet. Und vergessen, dass keine moderne Wissenschaft nötig ist, um ihnen den scheinbar soliden Boden unter den Füßen wegzuziehen. Der Verdacht, dass das Leben nur ein Traum ist, ist uralt. Und die Frage, wer den Traum, den wir für unser Leben halten, träumt, bis heute offen. Und meine Lust, die ich jetzt habe auf Blut und Leberwurst und Schinkensalat, das bin gar nicht ich. Es sind die Fleischfressergeister in meinem Kopf, die Katzengeister, Dachs- und Wespengeister. Und wenn ich jetzt etwas aggressiv werde, ja? Etwas sehr aggressiv, der Situation völlig unangemessen, ja? Tja, dann ist eben ein T-Rex-Geist zufällig vor meinen Nasenlöchern herumgekurvt und schwupps. Fühle ich mich schon wieder schlapp. Ich möchte nur noch schlafen. An der Sonne liegen. Eine Überdosis Pflanzengeister. Die haben sich zwischen meine Synapsen gelegt. Legen meine Transmitter an. Inhibitorisch. Inhibitorisch. Sie liegen in ihrem Bett und träumen, dass sie sich ein Hörspiel anhören. Was sie aber nicht merken. Denn es ist ein sehr realistischer Traum, den sie haben. Sie in der Schule eine Prüfung ablegen. den Bereich des frontalen Kortex mit einem blauen, den Bereich des Temporallappens mit einem grünen. Sie haben keine Farbstifte zur Hand und auch kein Papier in der Hand. Eigentlich wollten Sie nur im Radio sitzen und sich dieses Hörspiel anhören. Nenne drei Gründe, weshalb es durchaus normal ist, um in Liebesfragen zu einer klärenden Antwort zu kommen, einer Margarite die Blütenblätter auszureißen, währenddem dasselbe mit den Beinen eines Hausschweins anzustellen, als zumindest seltsames Verhalten gilt. Sie wissen, Klammerbemerkung, Sie dürfen diese Prüfung nicht bei vier auch noch versauen. Das Resultat absehbar ist, gilt nicht als gut. Beschreibe einen typischen Trotzanfall deines Handys. Sie hoffen, dass Ihnen die Antworten doch noch einfallen. Sie hoffen, vergebens. Nimm den Versuchstier aus seinem Käfig. Führe den Eisenstab am rechten Auge vorbei ins Gehirn und lobotomiere es anschließend. Nach der von Walter Freeman entwickelten Methode. Ein Ziehen im Bauch, Panik, die hochkommt, dieses Gefühl von Ohnmacht. Sie wissen, Sie haben keine Chance. Und gehen auf. Erstelle das Diagramm aller erfreulichen und unerfreulichen Erinnerungen an deinen 10. Geburtstag in absteigender Reihenfolge der Da haben Sie es wieder einmal, dieses Gefühl, ein totaler Versager zu sein. Ich habe den Alzheimer-Verlauf bei Zenohabditis elegans in seinen drei typischen Stadien. Und da haben Sie endlich die Idee, dass alles nur ein Traum sein könnte. Wie viele von seinen 302 Neuronen bleiben Zenohabditis elegans im ersten Stadium von Alzheimer? Dass sie nur in einem Traum vor ihrem Radio sitzen. Angekettet an dieses Hörspiel, das sich zu diesem fürchterlichen Examen verwandelt hat, durch das sie wehrlos fallen. Sie haben alles vergessen und von nichts eine Ahnung. Ihre Beine funktionieren nicht. Sie können nicht einmal den Gedanken fassen, aufzustehen. Aber die Hoffnung, dass das nur ein Traum ist, die können Sie fassen. Denke mit deinem Kniegelenk. Es ist nur ein Traum, denken Sie. Und fragen sich vielleicht, wann er angefangen hat, dieser Traum. Ob auch Ihr Interesse für Gehirne und Hörspiele schon zu diesem Traum gehört und fragen sich, was vor diesem Traum war. Und fragen sich, was vor diesem Traum war. Was ist Ihr wirkliches Leben? Sie haben keine Erinnerung an Ihr Leben, das Wahre auf der anderen Seite des Schlafs. Gleich werden Sie erwachen. Sie wissen es. Sie hoffen es. Sie werden erwachen in dieses Leben hinein, das Ihnen jetzt, gefangen in Ihrem Traum, so vollständig fremd ist, wie das Leben irgendeines unbekannten Menschen. Aber Sie werden erwachen. Daran glauben Sie. Daran glauben Sie. Sie werden erwachen. Und auf einen Schlag wird alles da sein. Die ganze Selbstverständlichkeit einer Existenz, eines Lebens, Ihres Lebens. Sie wachen auf. Und dieses Hörspiel ist nur noch ein Traum, der sofort verblasst. Der gleichsam zerbröselt unter dem Licht des neuen Tages. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Von dem Sie spätestens, wenn Sie Ihre Zähne putzen und der Geruch des Fluors in Ihre Nase dringt, den letzten Schatten abgeschüttelt haben. Den letzten Schatten abgeschüttelt haben. Den letzten Schatten abgeschüttelt haben. Den letzten Schatten abgeschüttelt haben. Den letzten Schatten abgeschüttelt haben. Musik Sie hörten Im bewohnten Gebiet der Schädelhöhle von Gerhard Meister. Mit Mareike Hein als narzisstisch Gekränkte, Sebastian Rudolf als Neuromane sowie Stefan Kurt, Anne Ratte Polle, Katja Reinke, Sigi Schwientek und Jirka Z. als Radiostimmen. Technik Franz Baumann, Musik Martin Schütz. Regie führte Erik Altorfer. Eine Produktion von Schweizer Radio und Fernsehen aus dem Jahr 2015. Morgen im Hörspieltermin bringen wir wieder eine Auswahl an Kurzhörspielen aus der freien Szene. Da geht es um einen Reporter, der in die ostdeutsche Provinz geschickt wird, oder das akustische Eigenleben einer Brücke. So Äther-Sachen eben. Und so heißt es auch. Äther-Sachen, das Hörspielmagazin. Morgen, kurz nach 17 Uhr, hier auf SRF 2 Kultur.